Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Am 22. August unterschrieb der belorussische Präsident Lukaschenko die Freilassungspapiere für alle offiziellen politischen Gefangenen im Land. Dazu gehörten auch die drei Anarchistinnen, die noch hinter Gittern saßen. Neben anderen Themen sprachen wir mit Anarchist Black Cross über ihre Freilassung und die anstehenden Wahlen. Mehr Informationen auf Englisch könnt ihr auch auf der Webseite von ABC Belarus finden unter abc-belarus.org. Hi! Am 22. August machte dir bekannt, dass der letzte Diktator Europas endlich die verbliebenen anarchistischen Gefangenen Iha Aljenewitsch, Mikhailo Tsiadok und Artyom Prapopenko freigelassen hat. Was ist der Hintergrund dieser Entscheidung? Some of you may know that Belarus is sometimes called the last dictatorship in Europe. Manche wissen ja vielleicht, dass Belarus zuweilen als die letzte Diktatur Europas bezeichnet wird. Das Land ist konstant Ziel von politischen und Wirtschaftssanktionen aufgrund der Verletzung von Menschenrechten und politischen Rechten sowie aufgrund von Repressionen. Die Europäische Union und die USA verlangen bereits seit 2010 die Freilassung aller politischen Gefangenen. Seitdem wurden zahlreiche Personen vom Präsidenten begnadigt und freigelassen. Im August 2015 waren nur noch 6 politische Gefangene in Haft, einschließlich unserer Genossen und eines ehemaligen Präsidentschaftskandidaten. Aktuell versucht Lukaschenko, Unterstützung für die für den 11. Oktober 2015 angesetzten Wahlen zu gewinnen. Diese Geste ist also sicherlich als Versuch zu werten, unter den europäischen Regierungen an Glaubwürdigkeit zu gewinnen und eine neue politische Tauwetterphase einzuleiten. Lukaschenko hat jedes Mal, wenn er etwas von Europa brauchte, auf dieses Mittel zurückgegriffen. In diesem Fall hofft er auf eine Anerkennung der Wahl als transparent und demokratisch. In this case he hopes for recognition of the election as transparent and democratic. Mussten Sie etwas unterzeichnen? Wie lange wäre Ihre Haftdauer noch gewesen? Artyom Prapopenko reichte im Februar dieses Jahres ein Gnadengesuch ein, das im April jedoch abgelehnt wurde. Die anderen Gefangenen haben nie etwas unterzeichnet und wurden einfach auf Initiative des Präsidenten begnadigt. Mikhailo sollte im März 2016 freikommen, Ihar im November 2018, Artyom im Januar 2018. Ihar im November 2018, Artyom in January 2018. Wurden alle politischen Gefangenen freigelassen? Und falls nicht, wer ist noch im Gefängnis? Yes, all those international. Ja, all jene, die international als politische Gefangene anerkannt sind, wurden freigelassen. Gleichzeitig wurden jedoch Anfang August 3 weitere Personen wegen politischer Graffiti verhaftet. Sie stammen aus der sogenannten ethnisch-anarchistischen Szene. Darüber hinaus unterstützen wir noch 4 AntifaschistInnen, die von internationalen Organisationen nicht als politische Gefangene anerkannt werden, sowie einen Anarchisten, der seinen Fall lieber nicht öffentlich machen will. And an anarchist who prefers his case not to be public. Einfach mal aus Neugier, was sollen bitte ethnische Anarchistinnen sein? These are people who come from an antifascist. Das sind Leute, die von einem antifaschistischen Fußball-Hooligan-Kontext kommen und die in letzter Zeit stark von Patriotismus und nationalistischer Ästhetik beeinflusst wurden. Sie propagieren den Antifaschismus und antiautoritäre Ideen und stehen gleichzeitig gegen eine kulturelle Unterdrückung durch Russland, während sie sich für ein Neuaufleben der belorussischen Kultur und Sprache stark machen. Diese Mischung führt zur Verwendung von Slogans wie »Belarus muss belarussisch sein«, »Eine Revolution des Bewusstseins«, »Sie kommt«, »Friede den Hütten«, »Krieg den Palästen«. »Revolution of the consciousness, it's coming«, »Peace to huts, war to palaces«. Wie wird sich der Fokus eurer Arbeit nun verschieben, falls überhaupt? Actually, we were giving a lot of attention to. Wir haben tatsächlich den freigelassenen GenossInnen von 2010, 2011 viel Unterstützung zukommen lassen, als diese am meisten benötigt wurde. Im Laufe der Zeit haben wir unsere Ressourcen etwas gleichmäßiger auf alle Gefangenen verteilt. Aus diesem Grund können wir eigentlich nicht sagen, dass mit diesen Freilassungen plötzlich ein Haufen Arbeit weg ist. Aktuell bereiten wir uns auf die neuen Wahlen vor, die für gewöhnlich zu neuen Verhaftungen und Verurteilungen führen. Wir versuchen auch, mehr präventive Arbeit zu machen, indem wir AktivistInnen Strategien näher bringen, wie sie Repression vermeiden und der Polizei die Arbeit möglichst schwer machen können. Was erwartet ihr politisch und bezogen auf die Repression für die vermutlich im Herbst anstehenden Wahlen? For now, it looks extremely suspicious that the repression hasn't started yet. Zurzeit sieht es verdächtig ruhig aus, weil die Repression noch gar nicht begonnen hat. Vielleicht haben die Cops entschieden, dass sie sich zunächst um die sogenannten ethnischen Anarchistinnen und die Fußball-Hooligans kümmern werden. Im Sommer gab es ja ein paar Verhaftungen. Gleichzeitig denken wir aber, dass dies nur eine taktische Zurückhaltung ist. Die Bullen vergessen die Anarchistinnen und ihre engsten Kreise keinesfalls, was sich auch an einer kürzlichen Razzia gegen ein Open-Air-Punk-Konzert ablesen lässt und den paar Prozessen, die im Zuge der Solidaritätskampagne im Januar-Februar 2015 begonnen haben. Wir haben das Gefühl, dass die Cops nur auf den richtigen Moment warten, um ihre schwarzen Listen herauszuholen und damit beginnen, Leute aufgrund des Verdachts der Teilnahme an Soli-Aktionen festzunehmen. Was die Wahlen angeht, so ist es noch völlig unklar, ob es überhaupt zu Protesten kommen wird, weil die Opposition gespalten ist und es gefährlich ist, zu Protesten auf den Straßen aufzurufen. Die Erinnerung an 2010 ist noch wach, als alle anderen Präsidentschaftskandidatinnen einfach verhaftet wurden. Und den Anarchistinnen mangelt es leider aktuell an einer breiten gesellschaftlichen Basis, die sich unserem Aufruf zum Protest anschließen würde. Anarchists themselves are far from having a vast social base that can join our call to protest. Vielen Dank.